Griechenland muss seine Reformauflagen aus dem gerade beschlossenen dritten Hilfsprogramm erfüllen. Daran lässt die Bundesregierung nicht den geringsten Zweifel. Auch nach dem 20. September werde jede griechische Regierung, auch wenn sie wieder von Alexis Tsipras geführt werden sollte, sich an diese Zusagen halten müssen, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Getroffene Vereinbarungen gelten, auch über Wahltage hinaus, auch über mögliche Neubesetzungen von Regierungen hinaus. In seinem Misstrauen gegenüber der Regierung Tsipras bestätigt, fühlt sich dagegen der CSU-Mittelstandspolitiker Hans Michelbach. Michelbach hatte vorgestern im Bundestag gegen das dritte Griechenland-Paket gestimmt. Nun fürchtet der CSU-Politiker neue Unsicherheiten, wo eigentlich ein konsequenter Reformkurs angesagt wäre. Kaum, dass frisches Geld für das überschuldete Land von den Europartnern gegeben wurde, schaltet die griechische Regierung mit Herrn Tsipras von Reformklängen, Schalmeienklängen auf Reformbremse um. Das ist Wahlkampf statt Reformen, das ist natürlich so nicht ausgemacht. Deutlich wird, Politiker wie Hans Michelbach, der vorgestern zu den 63 Abweichlern in der Union gehörte, trauen Alexis Tsipras immer noch nicht über den Weg, fürchten, dass er, gestärkt durch ein Wahlergebnis, wieder auf die alte Politik des Hinauszögerns und des Infragestellens von Reformen einschwenken könnte. Eine Politik, die sich Bernd Rieksinger, einer der beiden Parteichefs der Linkspartei, geradezu erhofft. Rieksinger dazu im SWR. Er wird eben im Unterschied zu den alten korrupten Parteien wieder drum kämpfen, dass es Spielräume für eine Wirtschaftspolitik gibt, die tatsächlich das Land entwickeln kann. Er wird versuchen, nicht alles eins zu eins umzusetzen, sondern die soziale und humanitäre Katastrophe abzuwenden. Für Carsten Schneider, den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden, ist Tsipras Ankündigung für Neuwahlen dagegen weder eine Überraschung noch eine schlechte Nachricht. Wenn Tsipras aus diesen Wahlen gestärkt hervorgehe, könnte dies durchaus eine Chance sein, dass er danach über eine stabile eigene Parlamentsmehrheit verfüge, auch wenn der Wahlkampf nun erst einmal Zeit kosten könne. Es hilft natürlich jetzt erstmal in den nächsten 2 Monaten nicht, aber wenn es dazu führt, dass wir danach eine stabile Regierung haben, die sich das Mandat auch holt für die Vereinbarung mit den Gläubigern, dann würde uns das sogar helfen. Dann hätten wir nämlich Stabilität für mehrere Jahre, so hoffe ich, und eine klare Mehrheit auch. Also es liegt auch eine Chance darin. Ich sehe das nicht nur kritisch. Einen Rückfall von Tsipras in alte Politikmuster aus der Zeit direkt nach seinem ersten Wahlsieg zu Jahresbeginn fürchtet Schneider nicht und bewegt sich damit in einer Linie mit dem Bundesfinanzministerium. Dessen Sprecher Jörg Weisgerber verweist darauf, dass Deutschland und die anderen Geldgeber sich gegenüber Griechenland schließlich abgesichert hätten. Falls es durch die Neuwahlen zu Verzögerungen kommen sollte, dann würde das eben auch bedeuten, dass die nächsten Auszahlungen verzögert würden.